1 live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Eine neue Talkwoche beginnt und die beginnt mit einer freien und offenen Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Julia ist die erste heute Nacht. 19 Jahre Hallo. Alt. Hallo Julia. Hallo Jürgen. Julia, weswegen rufst du an? Wie soll ich das erklären? Also ich hasse Ausländer. Du hasst Ausländer? Ich hasse Ausländer. Fängt ja gut an bei uns diese Woche. Das ist ja ein Hammersatz. Ich kann das einmal kurz erklären. Also früher habe ich mich für Flüchtlinge engagiert. Ich habe Essen verteilt. Ich war auch in Ungarn. Habe da den Leuten was zu essen gegeben. Ich arbeite ja bei der Tafel freiwillig. Das mache ich auch noch immer. Also nur in Deutschland ja. Wo arbeitest du freiwillig? In Flensburg. Nee, wo arbeitest du freiwillig bei der? Bei der Tafel. Ja, bei der Tafel, okay. Mhm. Genau. Mhm. Und da verteile ich halt auch Essen. Und ich war in Ungarn und habe da auch Essen verteilt an die Flüchtlinge. Früher hatte ich nichts gegen Ausländer. Früher hatte ich nur was gegen den Islam. Mhm. Das bedeutet Frauen, die verschleiert sind, Frauen, die Kopftücher tragen, die kein Schweinefleisch essen. Ich finde das einfach schwachsinnig, weil die können doch froh sein, dass sie denn Fleisch haben. Ne? Oder dass die mit der Verschleierung, das machen die ja auch nur für die Männer. Die machen das ja meistens auch nicht freiwillig. Ja, okay. Und auch nicht okay, aber erzähl das mal weiter. Ja. Oh, Entschuldigung, ja. Die Flüchtlinge, die schnurren, ich sag das jetzt mal ganz deutlich, die schnurren, die bauen hier Scheiße, machen kriminelle Sachen. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, dass Ausländer eine Französin verprügeln, ohne Grund, ohne jeglichen Grund. Die Sachen, die am Bahnhof passiert sind und man fühlt sich überhaupt nicht mehr sicher. Und Deutschland ist das einzige Land, die Flüchtlinge reinlässt. Alles machen dich, außer Deutschland. Die sagen ja, jo, wir haben ja das Geld, kommt mal alle her. Mhm. Und das finde ich einfach scheiße. Jetzt hast du gesagt, da hat sich was verändert bei dir. Durch was hat sich das verändert? Durch die Flüchtlinge, durch die, was die alles machen, Frauen vergewaltigen, Leute schlagen, schnurren. Du wunderst mich, dass du, aber du warst doch da mal, oder bist mal sehr engagiert gewesen, dass du nach Ungarn sogar gefahren bist und hast dort Flüchtlinge betreut oder hast ihnen Essen verteilt oder was auch immer. Also ich sag mal so, also ich habe das nur einmal gemacht. Also ich war nur in Ungarn und hab halt den Flüchtlingen Essen gegeben, ne? Also wir hatten ja die Tafel. Na gut, immerhin, du bist mit der Tafel da runtergefahren, oder wie? Ja. Genau. Ja. Ach Julia, wo soll ich jetzt bei dir anfangen, Mensch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch bei der NPD. Ach so. Genau. Also ich bin seit 2 Jahren Mitglied bei der NPD. Mhm. Fangen wir nochmal mit der NPD an. Wieso kam es dazu, dass du zur NPD gedrungen bist oder eingetreten bist? Also meine Eltern sind auch alle bei der NPD, außer mein Opa. Und früher war ich ja so eigentlich eingestellt, dass ich eigentlich jegliche Ausländer mag. Mir war das eigentlich so egal. Warst du früher eingestellt? Früher war ich wohl mehr auf der linken Seite. Was ja komisch ist, wenn du aus einem Elternhaus kommst, die NPD sind und du... Ich verstehe das schon, ja. Also nee, früher war das echt so nur, dass ich keine Ausländer mochte, die den Islam angehören, beziehungsweise die Moslem sind. Ich konnte die einfach nicht ab. So, jetzt muss ich mal einhaken. Jetzt hast du deine Darlegung ziemlich breit schon gemacht. Mhm. Fangen wir mal an mit den Ausländern oder die Menschen, die dem Islam anhängen. Ja. Sagt nicht der gesunde Menschenverstand und alle Logik dieser Welt, dass man nicht alle über einen Kamm scheren darf, sondern dass man differenziert an die Sache herangehen muss. Und sobald man alle über einen Kamm schert, man ganz großes Unrecht den Menschen antut, Findest du das nicht auch? Zum Teil, sag ich mal. Ich finde das scheiße, dass wir das hier machen. Na, pass auf. Wenn du Verschleierung nicht gut findest, wenn du nicht gut findest, dass die Leute kein Schweinefleisch essen, ja. Oder was man alles da so kritisieren kann. Okay, das kann man ja kritisieren, aber es ist eine freiwillige Entscheidung zu einer Religion. Und ja, wir leben in einem großartigen Land, das die Religionsfreiheit jedem Menschen gewährt. Und jeder Mensch kann seine Religion in Deutschland ausüben. Ist es denn nicht toll, dass wir dann eben auch mit vielen Menschen zusammenleben, die unterschiedliche Religionen haben, sofern sie sich an unsere Gesetze halten? Da bin ich wieder bei dir. Genau, das meine ich. Ja, aber du musst wieder zugeben, dass der ganz große Teil der bei uns lebenden Menschen, die aus dem Ausland kommen, die muslimische Wurzeln haben, sich an unsere Gesetze halten und auch schon eine große Identifikation mit dem Grundgesetz haben. Und die wischst du ja alle weg. Und das ist doch ganz, ganz ungerecht. Ich sag mal so, ich habe nichts gegen Religion. Ich bin selber Christin. Und mir ist es eigentlich egal, welche Religion. Aber ich finde diese Religion halt auch für die Frauen sehr, sehr... wie soll ich das also am besten erklären? Okay, viele machen das auch nicht freiwillig. Bin ich auch auf deiner Seite. Natürlich gibt es da viel zu kritisieren. Und das Frauenbild, was in weiten Teilen der islamischen Welt herrscht, ist wirklich sehr antiquiert und sehr kritikwürdig. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber auch das ist nicht die Allgemeinheit. Und eine Religion macht sich nicht nur daran fest, wie gewisse Teile die Rolle der Frau interpretieren. Geh mal zurück in die christliche Geschichte, wie man da Frauen behandelt hat vor ein paar hundert Jahren, was im Namen Christus und im Namen der christlichen Religion von Unheil angerichtet wurde. Und wenn du anfängst mit dem Schweinefleisch, na gut, es ist halt die Tradition der Leute. So wie wir kein Hundefleisch essen. Das muss man ja auch nicht kritisieren. Man kann es vielleicht sagen, okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber wo ich dir recht gebe, ist wirklich der Punkt, wo, wenn die Gleichberechtigung der Frau nicht gegeben ist, auf der Grundlage unseres Grundgesetzes, dann ist das kritikwürdig. Aber dann hört es auch mehr auch nicht. Und durch solche Äußerungen, auch, dass es viele Kriminelle gibt, auch, dass es unter Flüchtlingen viele Kriminelle gibt und die es ausnutzen, hast du auch recht. Aber die breite Masse ist es nicht. Wenn du heute vielleicht die Bilder aus Aleppo gesehen hast, die Russen haben ja wieder heftig bombardiert und richten, Russen mag ich überhaupt nicht. Richten ein Leid ohne Leichen an dort unten. So, wenn wir die Chance haben, diese Leute, die wirklich so gezeichnet sind vom Krieg, denen hier eine Perspektive zu geben, ist das doch eine große humanitäre Leistung, worauf wir als Volk auch wieder stolz sein können. Ja, aber ich muss da mal was zu sagen. Wir können doch nicht immer nur Flüchtlinge aufnehmen. Das müssen doch auch andere Länder machen. Wir können doch nicht das einzige Land sein. Das ist ja die Schande. Nein, das ist ja die Schande, dass wir alleine da stehen. Dass die großen Länder wie England und Frankreich, Italien und Spanien und wie sie alle heißen, niemanden nimmt. Deine Äußerungen, die du gerade gemacht hast, Julia, ich verstehe, wie gesagt, einige Sachen und da sind wir auch völlig beieinander. Dass die strenger beobachtet werden müssen, dass die sich an unsere Gesetze halten müssen, dass die ihre Frauenfeindlichkeit loskriegen sollen, ihren Antisemitismus fallen lassen müssen und so weiter. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Aber wenn du so allgemein formulierst, schürst du doch Hass. Und das wollen wir doch nicht. Ja, aber die müssen sich an die Gesetze halten. Ja. Das machen viele nicht. Ja, das gut. Ist ja das Schlimme. Auch die, aber das die sagen die mittlerweile Schützen, alle. Ja, aber das sagen mittlerweile alle. Das sagen auch früher die noch so alternativ ausgerichteten Leute bei den Grünen oder bei den Linken sagen das mittlerweile. Die müssen sich an unsere Gesetze halten, ja. Ja, aber wenn sie das nicht machen, dann werden die nicht abgeschoben. Dann sagen die auch, mach das nicht mehr. Und dann macht er das wieder. Bin ich auch auf deiner Seite, dass das noch härter gemaßregelt werden müsste. Aber die Bundesregierung hat ja nun schon den ganzen Katalog gerade verabschiedet. Da stimmt irgendwas nicht in der Leitung. Ja, ich habe gerade gemerkt. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. dafür muss man dann, da muss man um den richtigen Weg ringen. Aber der richtige Weg ist ja nicht, diese Menschen sterben zu lassen. Was willst du mit denen machen? Willst du sie umbringen an der Grenze? Nein. Ich verstehe das schon, dass wir ihnen helfen müssen. Aber es können auch arabische Länder machen, die Nachbarn zum Beispiel. Das verstehe ich nicht. Julia, die können doch auch helfen. Da muss ich dir was sagen. Das verstehe ich auch nicht. Das eines der reichsten Länder der Welt, Saudi-Arabien, hat, ja, ich habe es neulich gelesen, 33 oder 35 Flüchtlinge aufgenommen. Das ist wirklich unfassbar. So wenig. Aber wir wollen uns ja nicht mit solchen autokratischen, mit solchen Diktaturen vergleichen, die unmenschlicher gar nicht mehr sein können. Oh, es hat schon wieder getutet. Ja, es hat schon wieder getutet. Das kann man verurteilen, wir wollen uns nicht vergleichen mit denen. Natürlich würde es denen anstehen, dass die ihre Landsleute aufnehmen. Die sind ans Klima gewohnt, an die Kultur gewöhnt, die brauchen ja gar nicht so weit zu flüchten. Natürlich. Aber das tun sie nicht. Nee. Naja, Julia, ich würde mich sehr freuen, wenn du von dieser Formulierung, ich hasse Ausländer, runterkämst, weil das ist eine ganz schlimme Formulierung. So aber darfst du das nicht ausdrücken. Du bringst doch durcheinander Flüchtlinge und schon Menschen, die schon viel länger in Deutschland leben und auch noch Ausländer sind. Du darfst doch nicht sagen, ich hasse diese Menschen. Geh doch mal, ich weiß gar nicht, wo du wohnst, geh mal um die Ecke. Wie viel Kneipen und Bistros und was es alles gibt, die von sehr ordentlichen ausländischstämmigen Menschen betrieben werden. Wahrscheinlich hast du in deinem Bekanntenkreis auch Bekannte, die andere Wurzeln haben. Ja, nee, ehrlich gesagt nicht. Gut, dann eben nicht. Aber du darfst das nicht mit dem Hass sagen. Wer Hass sät, das ist ja ein altes Wort. Der wird irgendwann die schlimmen Früchte. Aber die Ausländer sind auch immer so unfreundlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie bei Kleinanzeigen ein Handy suche, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann rufe ich da an, wenn da ein Ausländer reingeht, lege ich gleich auf, weil er mich erstens nicht versteht, zweitens echt unfreundlich ist und zweitens steht er mir irgendwelche Julia, ich bitte dich, du kannst nicht sagen, die Ausländer sind unfreundlich zu dir. Das ist albern, da auf dem Niveau möchte ich gar nicht reden. Es gibt bei Ausländern genauso unfreundliche Esel wie bei Deutschen. Das kannst du so nicht verallgemeinern. Nein, die Deutschen, das ist klar. Nein, jeder Mensch ist verschieden. Das verstehe ich auch. Aber es sind echt viele, viel mehr Ausländer als die Deutschen, die so sind. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es mal ganz gut, du sagst, du hast keinen in deinem Bekanntenkreis. Vielleicht wäre es mal ganz, ganz interessant für dich, meine ich jetzt sehr ernst, wenn du mal persönlichen oder freundschaftlichen Kontakt mit Leuten suchen würdest. Ich habe in meinem Umfeld viele Menschen, Perser, Syrer, Türken, mit denen ich schon lange einen persönlichen, teilweise sehr engen Kontakt habe. Du kriegst ein anderes Bild auf die, auch auf die Kultur, wenn du private Kontakte hast, als wenn man nur so darüber spricht. Liebe Julia, uns läuft die Zeit weg. Ich hab ja irgendwie das Gefühl, Domian, darf ich deinen Schwanz lutschen mit Pipi? Ich habe jetzt fast die Vermutung, dass das endet jetzt als Fake oder als Spaß, aber ich habe fast die Vermutung, dass das, was vorher gesagt wurde, durchaus ernst gemeint gewesen war und das ist schlimm und traurig genug, finde ich. Nun denn, Patrick, 22, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Patrick. Hi. Erstmal traurig, dass das jetzt gerade passiert ist, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, okay. Noch trauriger ist, wenn das, was sie vorher gesagt hat, ernst gemeint ist. Ja, finde ich. Also finde ich auch, ja. Ich kann diese Fakes. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, ja. Also das ist so eine Binsenweisheit. Ich bin schon müde, diese Binsenweisheit eigentlich überhaupt noch zu formulieren. Aber leider muss man das immer wieder machen. Ja. Patrick, zu dir. Ja, ich rufe an, weil, also mein Thema ist quasi, ich mache mir Sorgen um meine Mutter. Mhm. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre ich 40 oder so, aber da gibt es eine lange Leidensgeschichte zu. Meine Mutter hat ihren Mann verloren vor 6 Jahren. Aber nicht dein Vater? Doch mein Vater. Ach so. Natürlich. Mhm. Vor sechs Jahren? Sie ist, genau. Und sie ist danach eigentlich ziemlich in eine starke Depression gefallen und hat dann auch nicht mehr geschafft, ihre Rechnungen zu bezahlen und Sachen, die angefallen sind und sowas. Darf ich mal kurz zwischenfragen, wenn du das so distanziert ausdrückst? Sie hat ihren Mann verloren. Hast du eine distanzierte Verbindung zu deinem Vater gehabt? Ja, also ein bisschen. Also ich will ganz offen sagen, ich bin schwul und mein Vater ist von 1933. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass er ein bisschen konservativer war als heute. Und ja, ich bin auch das erste Mal in der Sendung, also das ist ein bisschen ungewohnt für mich. Mhm, okay. Und ja, und naja, also ich hatte auch so das super Verhältnis zu ihr. Zu ihm. Zu ihm. Ja, genau. Mhm. Also ich war eigentlich immer ziemlich das Mama-Kind und naja, meine Mutter ist halt so die Person gewesen, die brauchte immer jemanden, der sagt, wo es lang geht und der so ein bisschen die Führung aufnimmt. Und ja, als er dann gestorben ist, hat sie das alles nicht mehr so wirklich hinbekommen und hat dann irgendwann darin geendet, dass der Strom bei uns abgestellt wurde. Und ich dann nach einer extremen Leidensgeschichte, dass sie zum Beispiel mal im Knast saß, weil sie eine Gerichtsstrafe nicht bezahlt hat, sie dann irgendwie rausgeholt habe, weil ich durch halb NRW gefahren bin, um Geld aufzutreiben. Bevor du weiter sprichst, da hast du aber einen sehr alten Vater gehabt. Ja, ja. Wie alt ist deine Mutter? Jetzt ist sie 56. Mhm. Mhm. Ja. Und, naja. So, dann hast du sie rausgeholt aus dem Knast. Ja, genau. Und dann habe ich halt auch gehofft, dass ihr das quasi eine Lehre war, dass sie merkt, sie muss was ändern. Aber es hat sich nichts geändert. Und im Endeffekt war das dann so, dass ich dann, als der Strom abgestellt wurde, ausgezogen bin und bin zu meinem Freund gezogen. Und dann bin ich nach ein paar Monaten zurückgegangen, weil ich habe auch nicht mit ihr gesprochen in der Zeit. Und dann war es so, dass wir hatten Katzen und es war alles zugekotet und nicht wirklich schön. Es waren wirklich menschenunwürdige Verhältnisse, in der sie da gewohnt hat. Und ich habe dann gesagt, okay, ich nehme mich dem Ganzen an, habe dann auch endlich mal den Erbschein beantragt nach 5 Jahren und bin hingegangen, habe eine neue Wohnung gesucht, habe dafür gesorgt, dass das Haus verkauft wird. Und das alles so neben dem Abi. Mhm. Und jetzt wohne ich mit ihr zusammen. Mhm. Und sie ist auch so ein bisschen, sie erwartet von mir, dass ich sage... Du hast das Haus verkauft? Also ja, also ich bin ja Erbe gewesen, natürlich. Und warum hast du das Haus verkauft? Weil sie hat ziemlich viel, also sie hatte sehr hohe Schulden. Und es gab auch eine Zwangsversteigerung, so heißt das. Mhm. Die war angesetzt und bevor das für... Ja, das war mein Familie an mein Elternhaus. Ich wollte, dass es nicht unter Wert unter den Hammer kommt. Habe ich dann halt dafür gesorgt, dass es anständig verkauft wird. Habe es dann im Familien- und Freundeskreis geguckt, dass es irgendwie gekauft wird. Mhm. Das hat dann auch zum Glück geklappt. Und na gut. Ja, ich bin jetzt wohnst du mit deiner Mutter zusammen in einer Wohnung irgendwo. Genau, ja. genau. Mhm. Und wie geht es ihr heute? Wie geht es ihr aktuell? Naja, also sagen wir mal so, also sie hat ihre Schulden bezahlt und es ist alles pari, alles ist bezahlt und es sind noch ein paar Kleinigkeiten, um das geht. Aber sie erwartet von mir quasi, dass ich die Richtung vorgebe, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie hat den Willen verloren oder die Kraft, irgendwo hinzugehen und zu sagen, wie es lang geht. Das heißt, sie arbeitet nicht? Doch, sie arbeitet. Doch, sie arbeitet. Sie arbeitet. Also sie, was arbeitet sie? Also sie ist gelernte Bankkauffrau. Man mag das nicht meinen, dass sie Schulden hatte, aber sie arbeitet jetzt in einer Firma, die kümmert sich um so einen Callcenter-Kram. Also nicht unbedingt alles so seriös, aber das Problem ist, sie bekommt nicht immer regelmäßige Gehalt. Und ich weiß nicht, wie das weiterläuft. Und sie bekommt natürlich ihre Witwenrente. Aber ich weiß nicht, wie es finanziell mit ihr weitergeht. Und ich weiß auch nicht, ob sie es schafft, sich selber um sich zu kümmern. Also du hast doch einen Einblick in ihre Finanzen, du weißt, wie hoch die Witwenrente ist, du weißt, wie hoch ihr Einkommen ist, ihr Gehalt. Ja. Kann man davon leben? Ich denke schon. Also es ist machbar. Aber was mir mehr Sorgen bereitet, ist einfach irgendwie der verlorene Lebenswille. Also ich möchte mich das so beschreiben, sie war früher auch Alkoholikerin. Mhm. Also eigentlich in der Kindheit, also im Kindergarten war sie lange Alkoholikerin und dann später das endet jetzt damit quasi, dass sie morgens aufsteht. Das erste, was sie macht, ist eine Zigarette anmachen, erstmal den PC anmachen und irgendwie Facebook-Spiele spielen. Also du kennst das bestimmt, den Candy Crush-Saga oder Farm Heroes oder sowas. Und das sind alles ja so typische negative Verstärker, die helfen, um das Problem herumzuführen. Und ich glaube, das kommt halt alles irgendwo auch aus ihrer Kindheit. Und ich habe halt einfach Angst, wenn ich jetzt mit 22 auch mal ausziehen möchte. Mhm. Weil ich studiere jetzt Medizin in Bochum und möchte natürlich auch irgendwann mal meine eigenen Wege gehen, dass sie irgendwo, verwahrlost und den Weg nicht findet, wo sie selber sich irgendwie helfen kann. Ja. So wie du sie mir schilderst, scheint es eine Frau zu sein, die große seelische Probleme hat und womöglich auch an Depressionen leidet. Ja, also sie hat einen sehr großen Helferkomplex. Sie ist sehr, sehr lieb, sie hilft, wo sie kann. Und sie möchte auch das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Also sie fragt, was kann ich für dich tun? Was okay, nochmal die Frage, hast du den Eindruck, dass sie bis heute an Depressionen leidet? Verkappt. Wirklich, also verkappt. Also sie kann gut eine Fassade wahren, aber ich denke ganz im tiefen Inneren ist sie doch sehr, sehr, sehr traurig und depressiv und braucht auch jemanden, an den sie sich binden kann. Lebt sie denn, wen hat sie denn als nahen Menschen außer dich? Also sie hat leider keine Familie mehr. Also ihre Freunde? Familie ist leider gestorben. Freunde hat sie, hat eine sehr gute Freundin. Ich hoffe auch, dass sie vielleicht mit ihr zusammenzieht in eine WG und sie sich beide so ein bisschen hochziehen. Und war sie denn in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch mal in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Nein, gar nicht. Also sie war damals natürlich in der Entziehung, als sie alkoholkrank war. Das ist jetzt auch schon sehr lange her, aber seitdem gar nicht mehr. Aber das würde ich ihr, Patrick, an deiner Stelle nahelegen. Oder ihr das versuchen, schmackhaft zu machen, dass sie sich mal einen Termin bei einem Psychiater, Psychotherapeuten sucht. Mhm. Denn du kannst ja nun mit deinen 22 Jahren, hast ja schon viel gemacht, wie du es gerade geschildert hast, kannst ja nicht der Mannersatz für sie sein und sie durchs Leben führen. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe manchmal das Gefühl, sie möchte gerne, dass ich ihr Ehemannersatz bin, der quasi verloren gegangen ist und dass ich sage, wo es lang geht und der Stützen halt. So, und deshalb wäre es natürlich sehr gut, wenn Sie im Rahmen einer Therapie ein festeres Fundament für sich bekäme und auch wieder eigenverantwortlich handeln können. Ja, wie komme ich Sie dahin? Also ich möchte einfach sagen, sie ist auch eine Person, die geht nicht gerne zum Arzt und sie ist so, also sie möchte möglichst wenig Aufwand für sich selbst betreiben. Sie sagte auch, ich möchte nicht irgendwie, ich brauche das nicht, mir ist das egal, was mit mir ist, Hauptsache alle anderen sind irgendwie versorgt. Mhm. Sie hat also diesen Supermutter-Theresa-Komplex. Mhm. Naja, erstmal wäre wichtig, dass du dich mal erkundigst, was es da so alles gibt, was man machen kann. Da beraten würde ich gleich gerne noch eingehend im Hintergrund. Und dann würde ich ihr das einfach mal hinlegen und auch meine Sorgen ihr auf den Tisch legen, dass du, genau das, was du mir gerade gesagt hast, dass du ja nun nicht für sie sorgen kannst und dass du Angst hast, dass sie das nicht alleine schafft und so weiter und dass mal so ein Besuch, vielleicht erstmal ein Besuch oder vielleicht ein paar Sitzungen, es doch mal wert wäre, es auszuprobieren, dass es ihr dann besser geht. Vielleicht auch eine entsprechende medikamentöse Behandlung und so weiter. Was mir halt Angst macht, ist einfach die Tatsache, dass zum Beispiel, wenn ich nicht da bin, dass sie nicht isst. Also sie macht sich da nicht selber, sie kocht nicht. Das kannst du ihr zum Beispiel auch sagen. Du kannst alles das sagen, was du mir gesagt hast, um ihr verständlich zu machen, warum du das gut findest, wenn sie zu einem Therapeuten ginge. Mhm. Patrick, mein Psychologe, der hier im Hintergrund arbeitet, ist Therapeut. Ja. Und ich schlage vor, dass er dich jetzt mal zurückruft und er dir mal so noch Infos an die Hand gibt, die wichtig sind für dich und die du deiner Mutter dann auch weitergeben könntest. Ja, okay. Machen wir so? Ja, okay, super. Gut, dann legst du bitte auf, der Jürgen ruft dich gleich an. Ich wünsche dir und deiner Mutter alles Gute. Ja, vielen Dank, Domherr. Sehr gerne. Tschüss, Patrick. Tschüss. 0800 220 50 50. Freier ist hier, Freier 59. Guten Morgen, Freier. 58. Oh! Morgen, Jürgen. Ich bitte um Entschuldigung. Das macht nichts. So, Freier, über was unterhalten wir uns? Letztendlich über die Auswirkungen massivster Gewalt in der Kindheit und Jugend, die eben bis ins heutige Alter, also in mein heutiges Alter, wirken und die auch Familienleben zerstört hat. Das heißt, du hast diese Gewalt erlebt? Ich habe diese Gewalt erlebt. Von wem? Vater, Großvater, Stiefvater, ja, letztendlich auch von der Mutter, also Verwahrlosung eben bis kurz vorm Hungertod. Und bist du auch geschlagen worden? Ja. Geschlagen, also körperliche Gewalt, Misshandlungen, mhm. aber auch sexuelle Gewalt und man vermutet schon mit Beginn, also schon im Säuglingsalter. Und ich, bist du noch da? Ja, ich höre dir zu. Okay, ja. Entschuldigung. Mhm. Ja. Du sagst also Verwahrlosung, Verhungern fast. Kannst du, ja. Kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben? Ja, meine Mutter war zum zweiten Mal verheiratet mit einem Alkoholiker. Und ja, die haben halt nur getrunken. Und wir waren 6 Kinder, wir bekamen nichts zu essen, wir wurden wirklich nicht versorgt, überhaupt nicht. Und das ging so 5 Monate und dann kam das Jugendamt und hat uns da rausgeholt und ich habe vor einigen Jahren mit einer Mitarbeiterin vom Jugendamt wegen irgendeiner Sache sprechen müssen und die konnte sich noch daran erinnern, die ist da gerade angefangen und die sagte, oh ja, da, also hätten wir 4 Wochen gewartet, hätten wir da 6 Kinderleichen rausgeholt. Wie alt warst du, als du aus dieser Familie rauskamst? Also ich war, zu dem Zeitpunkt war ich 10, aber wir waren vorher auch schon mal im Kinderheim. Und dann halt, weil unsere Mutter eben wieder geheiratet hat, mussten wir dann wieder zurück. Mhm. Aber dann mit 10 bist du in ein Kinderheim gekommen? Mhm, dann wieder, genau. Und dann war es das auch, dann bist du nie wieder zurück in die Familie gekommen? Nee, nicht in die. Also ich war, unser Vater, der hat uns dann wohl immer abholen dürfen an den Wochenenden, also jedes dritte Wochenende und in den Ferien. Und da ging der Missbrauch dann munter weiter. Der Missbrauch ist zu verantworten oder hat zu verantworten der Vater und wer noch? Oder nur der Vater? Nee, Vater, Großvater und... auch den sexuellen Missbrauch? Ja. Mhm. Mhm. Und du glaubst, dass die Mutter das wusste? Ja. Das glaube ich nicht, das weiß ich. Und woher weißt du das? Beim Stiefvater gab es eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Und da hat sie mich verleugnet. Hat also gesagt, nee, das kann alles überhaupt nicht sein, was ich erzählt habe. Sie wäre die ganze Zeit mit ihrem Mann zusammen im Bett gewesen. Mhm. Ist sie bei dieser Aussage geblieben? Na klar. Ja. Mhm. Wie kam es zu der Gerichtsverhandlung? Also ich war 15, als ich ausgerissen bin im Kinderheim. Und dann bin ich zu meiner Mutter. Ich hatte völlig verdrängt, dass sie alkoholabhängig ist, war. Und und da hat er mich dann vergewaltigt. Und vom Jugendamt hat mich da zum Glück wieder rausgeholt. Und nach 6 Wochen, also ich habe erst nichts gesagt im Kinderheim und nach 6 Wochen konnte ich aber diesen Druck nicht mehr aushalten und habe dann mit der Heimleiterin gesprochen und die hat dann das Jugendamt und die Polizei informiert. Was ist bei dem Gerichtsprozess dann rausgekommen? 2,5 Jahre hat er gekriegt, aber bevor er dann ins Gefängnis musste, haben sich beide suizidiert. Beide? Mhm. Wie? Tabletten und Alkohol. Mhm. Da warst du wie alt? 17. Wie hast du das damals empfunden, dass die beiden dann plötzlich tot waren? Ich hatte ganz massive Schuldgefühle. Mhm. Ich hatte ganz massive Schuldgefühle. Ich habe gedacht, wenn ich das nicht zur Anzeige gebracht hätte, dann würden die noch leben. Mhm. Wie war das mit dem Großvater? Das hatte ich verdrängt, das weiß ich erst seit 10 Jahren. Aber das ist auch so heftig, dass ich da nicht drüber reden möchte. Das war, also das ist wirklich... Aber du hast gerade gesagt am Anfang des Gesprächs, dass, dass solche sehr schlimmen Gewaltexzesse, die man einem Kind antut, die man dir angetan hat, dass die bis in die heutige Zeit hineinreichen. Wie meinst du das? Also zum einen eben, ich bin multiple Persönlichkeit dadurch. Erklärst du das mal? Ja, also ich habe eben immer, wenn halt ein Trauma passiert ist, also ein sexueller Missbrauch oder Misshandlung oder eben auch die Verwahrlosung, dann hat sich meine Seele sozusagen, hat eine andere Person entwickelt, die das dann ausgehalten hat, und ich war nicht wirklich da. Das heißt, im Laufe der Jahre sind in dir 31 Personen. 31 Personen? Ja. Jeder von uns hat eigentlich eine Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, mit der ich jetzt gerade spreche, mit Freya. Ja. Ist das die Hauptpersönlichkeit? Ja. Wobei ich merke, dass ich aber auch so ein bisschen so auf der Kippe stehe jetzt. Jetzt in diesem Moment? Ja, ja. Also überhaupt jetzt während des Gesprächs, das merke ich. Also, auf der Kippe wohin? Zu welcher? Zu den Jugend, also zu Jugendlichen, vor allen Dingen zu Jugendlichen, also zu 15-Jährigen, das merke ich ganz stark. Nun ist das ja eine ganz große Zahl, 31. Wie hast du die mal durchgezählt? Oder wie? Ja, die haben sich ja alle irgendwann, also zum Glück habe ich vor 5 Jahren eine sehr, sehr gute Fachärztin für Traumatherapie gefunden. Und mit ihr kann ich gut arbeiten, oder können wir, sag ich mal, so gut arbeiten, denn sie hat das alles auch erklärt. Und so sind dann auch nach und nach, also haben die sich dann alle gezeigt. Wie kann man sich das vorstellen als Laie? Da ist eine Frau, die hat eine Hauptpersönlichkeit, und da gibt es aber dann noch 30 andere Persönlichkeiten in ihr. 31. Die Hauptpersönlichkeit und 31. Ja. Ah, okay. Wie oft zum Beispiel treten die anderen Persönlichkeiten zutage? Ach, das kann schon mehrmals am Tag sein. Und wie zeigen die sich dann? In der Stimme. Also, ne, du würdest es jetzt hören, wenn du nicht die, also ich sag mal, das große Ich hättest. Dann würdest du das hören. Und dann ist auch, es kommt auch darauf an, welche Situation halt gerade da ist, dass also entweder eine totale Angst da ist, und ich aus dieser Angst nicht rauskomme, auch wenn ich weiß, ne, das ist eine Angst, die aus der Kindheit kommt. Also, aber dann schaffe ich es oft nicht alleine da rauszukommen. Ne? So. Hast du einen Einfluss darauf, welche? Nein. Nein. Also nein. Das ist wie so ein Zufallsprinzip. Und eine Persönlichkeit, sagen wir mal Persönlichkeit Nummer 7, bleibt dann in deinem Bewusstsein oder nach außen hin vielleicht eine Stunde präsent, und dann verschwindet die wieder und eine andere kommt. Kann man das nicht so vorstellen? Ja, so lange nicht, aber Könntest du jetzt während des Gesprächs in eine andere hineinschlüpfen, bewusst auch? Bewusst nicht. Es ist nichts, was ich bewusst mache oder steuern kann. Aber eben, wie gesagt, also die Gefahr besteht einfach auch. Was sagen denn die anderen? Weißt du, was die anderen Persönlichkeiten dazu sagen? Welche Meinung sie haben, dass du zum Beispiel jetzt mit mir sprichst? Ja, da sind einige, die finden das sehr gut. Weil es ist sowas wie, wir werden endlich gesehen. Und es wird gesehen, dass es uns nicht gut geht, dass da schlimme Sachen mit uns passieren. Also die sind ja noch in der Zeit, wo das alles passiert ist. Ne? Also die sind noch in der Zeit gefangen quasi, des Leides. Genau. Die wissen nichts von der Entwicklung, die du jetzt heute genommen hast. Nein, das wissen die nicht. die sind in dem Alter stehen geblieben. Also der Säugling und 4 Jahre und 5 Jahre und so weiter sind ja halt stehen geblieben. Und da ist eben so ein großes Bedürfnis da. Ey, Leute, guck doch mal, ne? Guck mal, was hier passiert. Wenn du mit den Einzelnen kommunizierst, mit den einzelnen Persönlichkeiten, kannst du sie auch nicht beschwichtigen und sagen, es wird sich zum Guten wenden. Also nicht so, aber ich kann mit ihnen kommunizieren und kann ihnen eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken und ihnen dann eben auch, Mensch, guck mal, ne, also jetzt, ne, ich bin in sich oder wir sind in Sicherheit, es geht uns jetzt gut und wir leben alleine und eigenverantwortlich und ne, so, das geht. Diese einzelnen Persönlichkeiten, sind die immer an ein bestimmtes Lebensalter gebunden? Ja. Also das, was du damals in diesem Lebensalter erlebt hast, kann man das so sagen? Genau. So ist das dann. Hast du nicht, wenn du die Hauptpersönlichkeit, mit der ich jetzt rede, beobachtest du das zum Beispiel, wenn die Persönlichkeit du als Sechsjährige plötzlich zutage tritt? Kannst du das beobachten? Stehst du daneben und guckst dich an? Nein, da stehe ich nicht neben. Du vergisst da das, was drin. Da bist du da drin. Aber weißt du es denn hinterher? Ich weiß das. Ich weiß das. Ich habe von diesem Phänomen schon einige Mal gehört und das sind in der Tat immer Menschen, die etwas ganz Schlimmes erlebt haben in ihrer in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Das Krankheitsbild per Definition ist es umstritten, aber du erlebst es ja so. Und vielleicht ist es ja für dich auch die einzige Möglichkeit, dein Leben und deine Vergangenheit zu ertragen. Also zumindest war es in der Kindheit und in der Jugend, waren es einfach Überlebensmechanismen. Genau, ja. Das ist richtig. Wäre für dich ein therapeutischer Erfolg, irgendwann diese Persönlichkeiten zu verlieren wieder? Also verlieren auf keinen Fall, höchstens integrieren. Ist das möglich? Kannst du diese Hoffnung haben? Meine Ärztin ist da nicht ganz so sicher, weil es wirklich heftigste und viele Traumatisierungen waren. Also wenn es wenige sind, dann ist es vielleicht leichter, aber so hat sie nicht so große Hoffnung, dass das geht. Liebe Freya, ich mache jetzt mal einen Strich unter unser Gespräch. Ich weiß, dass wir beide uns 2-3 Stunden intensiv unterhalten könnten. Es mir ja eigentlich eben, also das wollte ich wenigstens noch sagen, also so die Auswirkungen, ne? Also ich weiß, dass ich als Mutter nicht so sein konnte, wie ich es gerne gewesen wäre und wie ich heute weiß, dass es gut wäre. Ne? Also, und ich habe 3 Kinder und zu dem Ältesten habe ich seit 17 Jahren keinen Kontakt und die anderen beiden, da hatten wir fast 8 Jahre keinen und wir bauen ganz, ganz, ganz, ganz, ganz langsam den Kontakt wieder auf und das ist etwas, diese ganze Situation, die tut mir unendlich leid und ich weiß auch, dass es für meinen Mann oder also Ex-Mann natürlich jetzt, unglaublich schwer gewesen sein muss. Ne? Aber es ist eben deine Vergangenheit geschuldet, das Ganze. Genau. So kann man es sagen. Ja, und das wollte ich sagen. Liebe Freya, ich muss dich jetzt leider verabschieden. Ist okay. Du weißt, dass ich meinen Zeitrahmen immer hier habe. Du hast gerade von der Therapeutin gesprochen, dass daraus schließe ich, dass du gut aufgehoben bist, psychologisch. Ja, absolut. Gut, dann biete ich dir das Gespräch nicht an mit meinem Psychologen. Aber ich freue mich, dass du angerufen hast und das Vertrauen zu uns hattest. Und ich wünsche dir und ich sage es mal euch von Herzen alles Gute und auf, dass sich das weiter so entwickelt, wie du es gerade formuliert hast und wie es für euch gut ist. Herzlichen Dank und dir auch alles Gute. Dankeschön. Auch für die Zeit nach Domian. Vielen, vielen Dank, liebe Freya. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.39 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema übermorgen vorstellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema extrem brutal. Ich möchte gerne mit Opfern von schwerster Gewalt sprechen. Gerade Freier war sicherlich auch so ein Beispiel. Also mit Opfern von krimineller Gewalt, häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt, vielleicht auch terroristischer Gewalt, staatlicher Gewalt. Und mit Tätern, sofern sie den Mut haben zu sprechen. Also extrem brutal heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann könnt ihr das tun unter domian@wdr.de, Stichwort extrem brutal, oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Freie Themennacht heute am Montag. Hier ist Monika. Monika ist 60. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen. Morgen, Monika. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe am Freitag die Sendung gesehen mit der Dame, die ein Bein ab hat und die nicht laufen kann und nichts. Ja. Und das hat mir irgendwie so leid getan und deswegen habe ich angerufen, um ihr Mut zu machen, weil ich habe beide Beine ab. Ach, seit wann schon? Seit 2012. Was ist da passiert, Monika, dass du beide Beine verloren hast? Ich habe Diabetikerin und habe nicht mehr gespritzt, weil mein Mann 99 verstorben ist und ich wollte hinterhergehen. Mhm. Und deswegen habe ich nicht gespritzt und da waren meine Beine taub geworden und ja, da mussten sie die Beine abnehmen, beide. Wie hoch sind sie abgenommen worden? Bis zu Handbreit unterm Knie. Handbreit unterm Knie. Das heißt, wenn du gespritzt hättest weiter, hättest du deine Beine noch? Dann hätte ich sehr wahrscheinlich meine Beine noch behalten. Machst du dir Vorwürfe? Nein. Nein. Ich habe den Fehler gemacht. Ich muss mit dem Fehler leben. Ich komme mit dem Fehler sehr klar. Genau. Die Anruferin am Freitag war ja sehr verzweifelt. Sie hatte ein Bein verloren und kam damit nicht zurecht. Nach einem Jahr der Eingewöhnung war sie immer noch ganz verzweifelt. Wie lange hast du gebraucht? 2012 war das. Wie lange hast du gebraucht, bis du dich damit arrangiert hattest? 3 Wochen. So wenig nur? Ja. Ich habe die Prothesen zu Hause bekommen und habe gleich einen Laufbock genommen, Prothese angezogen, bin durch die Wohnung gelaufen direkt damit. Mein Verlobter, der hat sich richtig erschrocken, stand ich auf einmal hinter ihm. Da bist du aber eine zupackende Frau. Ja. Kann man so sagen, ne? Man hat zu mir auch gesagt, ich habe einen sehr starken Willen. Ich bin in der Reha gekommen, habe gesagt, ich möchte Treppen steigen. Und da hat man mir gleich gesagt, da ist noch viel zu früh. Und abends, wenn die Feierabend hatten, habe ich die Treppen, bin ich da gestiegen. Unglaublich. Das heißt, heute kannst du dich ganz normal bewegen? Ja, ich kann einkaufen gehen, als mein Nachbar, wenn die mitgehen, die sagen schon immer, Monika, lauf nicht so schnell, wir kommen nicht mit. Welche Einschränkungen musst du denn noch hinnehmen? Ja, wenn ich die Treppe hochgehe, dann muss ich mir natürlich festhalten. Also die Einkäufe kann ich nicht hochtragen, die tragen die Nachbarn hoch. Hast du denn jetzt, nachdem das passiert ist, hast du dann wieder angefangen zu spritzen? Ja, schon lange. Ja, das heißt, dass sich da nicht noch irgendetwas verschlimmern könnte? Nein, nein. Die sind auch gut verheilt und alles. Einzige, was ich jetzt habe, jetzt fangen die Arme an. Und dann muss ich jeden Monat im Krankenhaus für 5 Tage, da kriege ich Blutplasma, da wollen sie meine Entzündungen aus den Nerven von der Hände rausziehen, aus der Arme. Oh, das klingt sehr schmerzhaft. Ja. Das heißt, du hast immer Schmerzen in den Armen? Ja. Mir fällt auch alles aus den Händen. Und trotzdem gehst du da mit so einem Pragmatismus und relativ optimistisch ran? Ja. Du hast einen Verlobten, hast du gerade gesagt? Ja, mein Verlobter, der hat gerade noch mitgekriegt, wie ich laufen konnte und kam aus der Reha und ist er verstorben, plötzlich Herzinfarkt abends. Das heißt, du hast damals den schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen von deinem Mann, dann hast du nicht mehr gespritzt, weil du so niedergeschlagen warst und wolltest sterben. Ja. Da warst du dann nicht so eine zupackende Frau in der Zeit. Nee, da hing ich ganz tief. Ich hatte 115 Kilo, ich hatte innerhalb von 8 Wochen hatte ich 60 Kilo. Das heißt, dieser Todesfall hat dich richtig runtergezogen. Ja. So, und jetzt hast du einen weiteren Schicksalsschlag, du verlierst deine Beine, kommst nach Hause und der Verlobte ist weg. Wie hast du das denn weggesteckt dann? Na, der ist vor 2 Jahren ist der verstorben. Ja, wie war das denn dann für dich? Ja, man wollte mich dann auch wieder aus meiner Wohnung raustun, damit ich das nicht sehe. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt bleibe ich in meiner Wohnung. Bei meinem Mann haben sie mich rausgeschmissen, habe ich nicht gesehen, was sie mit dem veranstaltet haben. Mhm. So, wie hast du es heute jetzt verarbeitet, den zweiten Todesfall? Ich kann ihn gar nicht verarbeiten. Ich weiß gar nicht, wo mein Verlobter abgeblieben ist. Die Familie, die wollten das Auto, meine Wohnungseinrichtung und alles haben. Und weil sie das nicht gekriegt haben, sind sie hingegangen und haben den hier verbrennen lassen und haben ihn dann runtergeholt nach Holland. Und wo er jetzt ist, weiß der liebe Himmel, ich weiß es nicht. Und deswegen kann ich damit auch nicht richtig abschließen. Was ja schon eine Belastung ist, finde ich. Ja. Es gibt keinen Ort, wo du hingehen kannst, du weißt gar nichts. Nein. Und von meinem Mann das Grab musste ich auflösen, weil ich da auch nicht hochkam. Das war so nur so ein steiler Berg und da kam ich nicht mehr hoch und da musste ich da Friedhofsverwaltung anrufen. Die möchten das Grab wegmachen. Da sind ja nun eine ganze Menge Schicksalsschläge, hast du einstecken müssen. Ja, und mein Mann hat morgen Sterbetag. Was gibt dir die Kraft und den Optimismus? Ich weiß es nicht. Was würdest du der Anruferin raten, die am Freitag so verzweifelt war? Dass sie den Mut nicht aufgibt, dass sie immer wieder die Prothese anziehen sollen, dass sie immer wieder versuchen soll zu laufen. Ich gehe auch nur nachts im Rollstuhl rein, wenn ich zur Toilette muss, weil ich nachts nicht immer noch die Beine anziehen will. Aber sie muss Mut kriegen, sie darf nicht aufgeben. Ja, und sie muss sich wahrscheinlich auch Ziele setzen, was sie gerne erreichen möchte oder was sie gerne noch machen möchte. Und es muss ja eine Freude, irgendwie muss ja in allem Traurigen auch irgendwo immer wieder eine Freude sein, auf die man so hinlebt. Genau. Ich habe hier sehr liebe Nachbarn, die achten auf mich, wenn die mich einen Tag nicht sehen, dann kommt die schon rüber und klingelt bei mir und sagt, hier, ich habe dich den ganzen Tag nicht gesehen, was ist los mit dir? Mhm. Monika, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und ich glaube, dass du mit deinen Worten vielen Menschen, die vielleicht in ähnliche Situationen sind, wie du es damals warst oder wie die Anruferin es ist, dass du diesen Leuten Mut gemacht hast. Ich hoffe es. Denn du hast es auch nicht leicht gehabt und trotzdem guckst du nach vorne und bist optimistisch. Das ist toll. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und behalte deine gute Einstellung. Okay, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Petra. Die Petra ist 52. Guten Morgen, Petra. Hallo? Nee, ich bin schuld. Ich habe nicht richtig gedrückt. Hallo, Petra. Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo, Petra. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, mein Mann ist hier am 1.1. dieses Jahres verstorben. Von jetzt auf gleich. Und damit komme ich nicht zurande. Das ging alles mit komischen Sachen hier ab. Der war schon vor einem Jahr war der in der Klinik. Und zwar auch wegen Asthma. Der ist jahrelang also auf Asthma immer behandelt worden. Und hat immer auch 3 Flaschen so im Monat verbraucht, diese Asthmaflaschen. Und da habe ich immer gesagt, das kann nicht sein. Er soll sich einen vernünftigen Arzt suchen, weil die ja gar nicht wirken. Ne? Habe ich dann immer so gemerkt. Und ich habe gesagt, du musst dringend mal nach einem Lungenspezialisten und so. Und dann war er schon vor einem Jahr hier im Klinikum Niederberg. Und jetzt erst, dann kam er jetzt noch, da war er für 7 Tage oder 10 Tage, ich weiß es nicht genau. Und richtige Sachen hatte ich nicht bekommen, also Schriftstücke, die waren irgendwie verschwunden. Ich hatte ihn immer gefragt. Und da ich bis jetzt immer die ganzen Jahre alles gemacht hatte, jetzt schriftlich und leserisch, weil er nicht lesen und nicht schreiben konnte, ne, ich hatte ihn immer gefragt, aber der Brief war einfach nicht da. Der war nicht vorhanden vom Klinikum Niederberg. Ne? Ich habe gesagt, er muss ja nach dem Hausarzt hin. Also ne? Der Brief mit dem Befund. Die Entlassungsbericht. Ja, ja. Ja. Mhm, ja. Und der war einfach nicht da. Ne? Nur so ein ganz popeliger, einfacher Brief, den ich geöffnet hatte und da stand nichts Berauschendes drin. Ne? Ich frage mal eben zwischendurch, du sagst, der Mann konnte nicht lesen und schreiben. Das heißt, er war Legastheniker? Ja, so. Also Analphabet, entschuldige bitte. Also er konnte ja, nicht, weiß, er konnte wie man sowas nennt, wenn ich jetzt einen Einkaufszettel gemacht hatte, das konnte er mitbringen, komischerweise. Also habe ich jetzt auch nie so richtig verstanden. Also so Kleinigkeiten, konnte seine Unterschrift geben, er konnte auch ein paar verschiedene Worte lesen, er konnte auch einen Einkaufszettel lesen, aber er hatte so Schwierigkeiten. Mhm, okay. Er konnte nicht so immer so jetzt so wie wir jetzt hier so schreiben, lesen. Ne? Mhm. So, auf jeden Fall, dann hatte ich jetzt hier am 20. Dezember, hat er wieder einen Asthmaanfall gekriegt, urplötzlich, und da habe ich einen Krankenwagen gerufen. Dann ist er morgens um 6:15 Uhr ist er mit dem Krankenwagen abgeholt worden, wieder Klinikum Niederberg. Ist am 23. Dezember entlassen worden und dann hieß es, er sollte am 4. Januar wieder rein in Krankenhaus und sollte seine erste Vollnarkose im Leben mal kriegen. Er war 60 geworden im September und hatte auch Angst vor gehabt. Na, ich habe gesagt, weil er so entkräftet auch war. Die letzten 8 Monate hat er so abgebaut körperlich und war auch ein ganz komischer Mensch geworden. Er war nicht mehr der Mensch, den ich kannte. Ja. Er hat immer nur Mist auf einmal hier gebaut in der Wohnung. Also wie so ein kleines Kind. Ich musste immer aufpassen. Zum Beispiel Fritteuse angelassen, ne? Und hat sie vergessen. Oder Badewasser laufen lassen, hat es vergessen. Oder waren immer so Kleinigkeiten, aber die hätten in eine Katastrophe enden können. Kann denn vielleicht eine schleichende Demenzerkrankung schon das dazu? Das hatte ich die ganze Zeit vermutet, habe immer mit ihm auch geschimpft. Ich habe gesagt, es kann ja nur sein, dass du Alzheimer hast. Da sage ich, das kann das doch nicht sein. Das heißt, das ist doch nicht mehr normal, dein Verhalten. Sag ich, geh endlich nach dem Arzt, das sei nach einem vernünftigen Arzt. Habe immer nur geschimpft mit ihm. Ich konnte es nervlich einfach nicht mehr aushalten. Er war einfach nicht mehr er, wie er so war. Mhm. Auch mit, er pflegte sich auch nicht mehr. Ich musste sagen, wenn er sich zu Hause hier hatte, wenn er, ne, und so weiter. Es wurde immer schlimmer. Ja, und dann auf einmal, dann kam er ja wieder im Krankenhaus und dann kam er am 23. Dezember raus und dann hieß es, er sollte am 4. Januar da rein und sollte aus der Lunge Gewebeprobe entnommen kriegen, weil sie festgestellt hatten, dass da tumoröse Sachen waren in der Lunge. Mehrere. Wir machen es mal jetzt nicht so ganz Schrittchen für Schritt. Vielleicht erzählst du mir erstmal, Petra, was dann ganz am Ende passiert ist. Ja, und dann ist er dann nach Hause und dann Silvester hatten wir noch zusammen hier verbracht und hatten uns noch ein schönes neues Jahr gewünscht und ist im Bett gegangen, so um 12:01 Uhr rum. Und dann ist er morgens dann aufgestanden, es war 10.25 Uhr. Ich lag hier im Wohnzimmer, eher im Schlafzimmer und ging ganz normal raus, diesmal nicht jetzt mit Luftnot wie sonst, so hektisch. Ich konnte ganz klar seine Stimme hören, wie er zu unserem Hund sagte, komm Lassie, ne, ohne Asthmanot, das, was ich ja bis jetzt nicht verstehe, ist in eine Diele und dann im Bad, wie immer, wollte sich wahrscheinlich eine qualmen, ich habe keine Ahnung. Ach, ich hatte noch gehört. Aber ein Gerumse. Und dann bin ich da rein, dann kam ich ja gar nicht mehr im Bad, weil er da genau davor lag, aufgerissene Augen und dann nur noch und da musste ich da wieder raus, ich musste ja einen Notarzt rufen, dann haben die dann über eine Stunde hier versucht zu reanimieren. Das haben die in der Wohnung gemacht? Ja, hier in der Wohnung haben mich auch noch wieder weggeschickt, ich war hier nur am Schreien, weil ich sowas schon mal vor 25 Jahren erlebt hatte, da ist aber einer an Asthma und Herzversagen gestorben bei mir, also mein damaliger Verlobter. Ja, so, dann haben sie in eine Stunde versucht zu reanimieren? Über eine Stunde, was aber ohne Erfolg war. Das war ohne Erfolg. Und dann kam noch die Kripo und dann hat das noch eine Ewigkeit gedauert und ich wollte meinen Mann nicht hergeben. Und dann. Das heißt, dein Mann ist dann in der Wohnung verstorben? Ja. Und dann hieß es Lungenembolie. Und das habe ich im Internet nachgeguckt, wie körperlich man an einer Lungenembolie stirbt, ob man das merkt und ob man dies, ob man jenes. Ja, und dann habe ich jetzt hier Briefe auf einmal, die jetzt auf einmal zum Vorschein kommen. Vor einem Jahr ist schon festgestellt worden im Klinikum Niederberg, dass er COPD Stufe 3 hatte. Und ich kannte dieses Wort. Ich habe noch nie COPD irgendwas davon gehört. Schwere Lungenerkrankung. Aber ihr müsst doch einen Hausarzt haben. Ja, der hat einen Hausarzt. Und den Hausarzt habe ich natürlich angerufen in Ratingen. Und habe den natürlich ordentlich die Meinung gegeben. Ich habe gesagt, wie kommen Sie dazu? Da sage ich, mein Mann nur Asthmamittel. Da sage ich, der braucht ein Sauerstoffgerät zu Hause. Sag ich, habe es in den Berichten gelesen. Sein Sauerstoffgerät. Sag ich, er musste nach einem Lungenfacharzt. Sag ich, warum haben Sie ihm die Überweisung nicht gegeben? Wusste ich nichts von, hat der Arzt dann gesagt. Also, da sind jetzt ganz viele Ungereimtheiten. Die Klinik hat offensichtlich richtig gearbeitet, hat eine ordentliche Diagnose gestellt, aber er ist ja nicht weiter ordentlich behandelt worden. Genau, jetzt so sieht's aus. Jetzt hast du deinen Mann verloren, was schon schlimm und traurig genug ist und hast aber im Hintergrund noch das Gefühl, vielleicht könnte er leben, wenn das ordentlich gelaufen wäre alles. Oder wenn ich ihn an der Hand genommen hätte, hätte mich bemüht, weil ich selbst hier Angstpatientin seit über vielen Jahren bin und mit Depression, Angstattacken, dass ich meine Wohnung nicht verlassen kann. Er musste immer alles machen und hat alles getan, ist mit dem Hund rausgegangen und dies und jenes, ja. Dass ich nicht in der Lage war, meinen Mann an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, jetzt gehen wir mal nach einem vernünftigen Arzt. Jetzt lassen wir das mal aufklären. Machst du dir Vorwürfe? Ja, ganz schlimme. Ganz schlimme. Dass ich nicht in der Lage war als Ehefrau, wir waren 20 Jahre zusammen, 18 Jahre davon verheiratet, dass ich nicht in der Lage war, ihn da drin zu unterstützen. Ich verstehe. Wie hat der Hausarzt sich denn dann noch... Hat sie rausgeredet, wie so eine Schlange hat er sich da rausgewindet. Also, aber er muss ja die Unterlagen gehabt haben, ne? Nein, er sagt, er hätte nichts gekriegt. Das heißt, kann nicht sein, ich habe meinen Mann da damit zu ihnen hingeschickt. Also einer lügt doch jetzt hier. Willst du irgendwelche Schritte unternehmen? Ich hatte es schon vor. Ja, wenn du das beweisen kannst, dass die Unterlagen bei dem Hausarzt... vorgelegt wurden, dann hast du natürlich ganz, ganz gute Karten. Ich glaube meinem Mann, ja. Ich glaube meinem Mann, weil ich ihm ja, einen Brief habe ich ihm mitgegeben, ja. Also der Klinikum Niederberg kann da nicht auf einmal jetzt nach einem Jahr mir jetzt auf einmal den Bestatter, ich habe die Unterlagen ja vom Bestatter jetzt bekommen, aus dem Klinikum Niederberg, wieder mal jetzt, ne? Peter, ich würde mal sagen, wir lassen mal dieses Klinikum mit dem Namen weg. Soweit ich das jetzt verstanden habe, hat das Klinikum ordentlich gearbeitet. Ja, ne? Genau. Gut, ja. Deswegen, ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich verstehe nicht, wie das ein Jahr verstudert werden konnte und er immer nur auf Asthma, auf ganz normal Asthma behandelt worden ist. So, jetzt hast du diesen Zorn, die Wut, das kann man ja auch verstehen. Zorn, Verzweiflung, alles habe ich. Und die Trauer. Ja, ja. Wie ist denn dein Mann beigesetzt worden? Wie war das für dich? Hier auf dem Friedhof. Wir haben uns erst hier vor anderthalb Jahren auch noch die Wohnung hier jetzt, wir sind ja weggezogen aus Ratingen und haben uns jetzt hier einen Neuanfang gemacht in Heiligenhaus. Sind wir jetzt hier in Heiligenhaus gezogen. Jetzt hänge ich hier Mutterseelen alleine in einer großen Wohnung und jetzt habe ich hier natürlich ein Heiligenhaus dann. Ein amerikanisches Grab habe ich. Ein amerikanisches Grab? Ja, was ja. Was heißt das? Das braucht man eigentlich nicht zu pflegen, aber ich mache trotzdem und so und dies und jenes ab und zu, dass ich dann da wenigstens ab und zu dann hin kann. Und kannst du denn mittlerweile rausgehen? Ja, ich habe keine gesetzliche Betreuung, aber so eine, wie nennt man das nochmal, betreutes Wohnen. Eine Frau, die kommt einmal die Woche zweimal die Woche und aber mal für eine Stunde oder anderthalb Stunden. Dass ich vielleicht mal am Arzt kann oder mal Einkäufe erledigen kann. Das heißt, da hast du Unterstützung. Und die ist dann mit mir dann öfters jetzt schon zum Friedhof mal hin. Und da habe ich jetzt auch die Grenze jetzt erstmal runtergetan. Und da kommt jetzt die nächste Grabplatte noch drauf mit seinem Namen und mit allem drum und dran. Habt und ihr Kinder? Ich habe damals schon einen Sohn gehabt, wie ich mit meinem Mann zusammenkam. Da war mein Sohn zwei Jahre. Der ist jetzt 22, mein Sohn. Und ist vor zwei Jahren wieder zu uns zurückgekommen. Gemeinsame Kinder habt ihr nicht? Und dann habe ich noch eine gemeinsame Tochter mit meinem Mann, eine 18-jähriges Mädel, aber die lebt nicht bei mir jetzt. Ne? Ja, und die ist gerade in der Ausbildung, die macht tiermedizinische Dinge. Das heißt, da gibt es so einen emotionalen Rückhalt, hast du denn nicht bei ihr? Nein, bei ihr gar nicht. Und gerade das ist das Schlimme jetzt bei ihr. Vor zwei Wochen hat sie mir komplett den Kontakt abgebrochen. Die hat, die ist in der Pubertät, sagt mir jeder. Die ist voll in der Pubertät. Keiner weiß, warum sie jetzt wieder den Kontakt abgebrochen hat. Die hat mir in Facebook, in WhatsApp überall wieder blockiert. Ne? Aber das ist ja gerade die letzte Erinnerung, die ich noch an meinen Mann habe. Die gemeinsame Erinnerung, mal unser Kind, unsere Tochter. Ich merke, da sind ganz viele Baustellen bei dir und ganz viele Dinge, die geklärt werden müssen oder die dich sehr belasten. Deshalb, Peter, möchte ich, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und noch ein bisschen in Ruhe mit dir beraten, wie wir dir helfen könnten. Einverstanden? Das will ich, ja. Das machen wir gerne, Peter. Da bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen, mein Psychologe, wird dich gleich anrufen. Okay, ganz lieben Dank. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Daniel Paulmann. Morgen auch wieder freie Themennacht. Ein nur Radio ist live, ein nur WDR Fernsehen. Und nochmal der Hinweis auf Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema extrem brutal. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen. Ein nur Radio ist live, ein nur WDR Fernsehen. Bis dahin, tschüss.